Himmel vom Raureif bedeckt ist und das Morgenrot friert, da scheint Moskau zu schlafen. Doch in der Nacht, da klirren die Gläser, da fließt der Krimsekt in Strömen, da wird getanzt, gelacht und geliebt. Moskau lebt! Moskau, Moskau! Moskau, Moskau, Wodka trinkt man pur und kalt, das war 100 Jahre alt. Hopp, hopp, hopp, hopp, hopp. Hey, Moskau, Moskau, bitte schön, dein Glas ist leer, doch im Keller ist noch mehr. Ha, ha, ha, ha, ha. Stehst du noch da?